Aristipp von Christoph Martin Wieland zweiter Band 33 Aristipp an Eurybates Teil 2 Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Aristipp Und doch darf ich mir noch nicht schmeicheln, die schöne Belohnung, die du mir in Gedanken geben wolltest, schon verdient zu haben, denn wiewohl ich einen allerdings erheblichen Vorwurf von deinem Günstling abzulehnen suchte, so kann ich dir doch nicht verbergen, dass mir das Märchen von Porus und Penia und der Dämon Eros, den die Bettelnymphe dem berauschten Gott hinter einer Hecke des Göttergartens im Schlaf abgeschlichen haben soll und sein unersättlicher Heißhunger nach einem gestaltlosen Urschönen, das allenthalben und nirgend ist, ungeachtet der naiven Unbefangenheit, womit Diotima das alles vorbringt, um keinen Splitter eines Strohhalms ehrwürdiger ist als die Androgynen des mutwilligen Aristophanes. Lieber wollte ich mir noch die zweierlei Amorn des Pausanias gefallen lassen, wiewohl mich dünkt, daß der eine, den er Pandemos zu benennt, unter dem Namen Pothos, der seine Natur viel deutlicher bezeichnet, schon bekannt genug ist, um eine neue Benahmsung überflüssig zu machen. Den eigentlichen Unterschied zwischen Eros und Pothos würde ich da reinsetzen, dass Pothos alles Schöne bloß des Genusses wegen begehrt oder noch eigentlicher, dass die Schönheit einer Sache, von welcher er sich einen den Sinnen schmeichelnden Genuss verspricht, für ihn nur ein stärkerer Anreiz ist, sich in den Besitz derselben zu setzen, da hingegen Eros das Schöne oder Schöngute, was im Grund einerlei ist, ohne einen Blick auf sich selbst, bloß weil es schön ist, liebt. Das ist, inniges Wohlgefallen daran hat und daher im bloßen Anschauen desselben, ja sogar in dem bloßen Gedanken, dass es ist, schon Nahrung genug findet, um ewig dabei ausdauern zu können. So wie die Götter ihre Unsterblichkeit zu unterhalten keiner andern Speise als Ambrosia bedürfen. Was uns Diotima von der Unersättlichkeit dieses Amors sagt, ist ein täuschendes Spiel mit den abgezogenen und daher unbestimmten, formlosen Begriffen des Unendlichen, wobei die gute Seherin vergessen hat, dass ein abgezogener Begriff als eine leere Hülse kein Gegenstand der Liebe und das Schöne eben darum, weil es nur durch eine bestimmte Form schön ist, nicht unendlich sein kann. Nicht wenig trägt auch zu dieser täuschenden Vorstellung bei, dass man gewohnt ist, die Unbeständigkeit der Menschen im Lieben auf Rechnung der Liebe zu setzen, da sie doch bloß eine natürliche Folge teils der Unbeständigkeit der Dinge selbst, teils der organischen Einrichtung unsers Körpers ist, denn es ist so sehr natur der liebe durch das anschauen oder den reinen geistigen genuß des schönen befriedigt zu werden, daß jeder einzelne schöne gegenstand, wofern er immer derselbe bliebe und die Seele im reinen Genuss desselben nicht von außen her gestört würde, hinlänglich wäre, sie ewig festzuhalten und völlig zu befriedigen. Eufranor, wenn ich als Künstler meine Meinung von der Sache sagen darf, Lais, das war es eben, warum ich dich in diesem Augenblick bitten wollte. Eufranor, so sage ich, dass ich keinen Begriff davon habe, wie ein Maler oder Bildner es anfangen sollte, um den platonischen Eros, den nichts als das selbstständige Urschöne befriedigen kann, symbolisch darzustellen. Den aristippischen hingegen getraue ich mir so gut zu malen, dass er keinen Zettel aus dem Munde nötig haben soll, um für das, was er ist, erkannt zu werden. Ich würde ihn fürs Erste als einen schönen, ewig jugendlichen Genius schildern, denn mit Platons Amor, der weder schön noch hässlich ist, mag ich als Maler nichts zu schaffen haben. Hingegen finde ich sehr schicklich, dass der Liebhaber der Schönheit selbst schön sei. Nur würde ich ihn so darzustellen suchen, dass es dem sinnigen Anschauer sogleich bemerklich würde, er empfange seinen schönsten Glanz von dem geliebten Gegenstand und verschönere sich selbst im Anschauen desselben. Um dies, soweit die Schranken der Kunst es verstatten, bewirken zu können und zugleich anzudeuten, dass dieser Amor gleichsam vom bloßen Anschauen des Schönen lebe und ohne alle Begierde sich völlig daran ersättige und darin ruhe, würde ich ihm die himmlische Venus nicht in einer mit mancherlei prächtigen und reizenden Gegenständen ausgeschmückten Gegend weder des Olympus noch der Erde, sondern in einem den ganzen Raum ausfüllenden, leeren und dunkeln Gewölk erscheinen lassen, so daß alles Licht allein von der Göttin ausginge und den in ihrem Anschauen verlornen oder vielmehr sich selig fühlenden Genius dergestalt anstrahlte und verklärte, dass seine Schönheit bloß ein Widerschein der ihrigen zu sein schiene. Dies ist alles, freilich wenig genug, was ich von der Idee, die jetzt vor meiner Seele schwebt, anzudeuten vermögend bin. Ausgesprochen kann sie nur durch die wirkliche Darstellung werden. Lais, und du getrauest dich dessen, sagtest du? Ich werde dich beim Wort nehmen, Eufranor. Eufranor, und ich lasse mich dabei nehmen, wenn du mir dagegen dein Wort gibst, dass die schönste Sterbliche, die ich kenne, das Modell meiner Venus Urania sein soll. Lais, alles, was ich dir versprechen kann, ist, dass die Schuld nicht an mir liegen soll, wenn dein Bild nicht zustande kommt. Und so hätten wir denn Hoffnung, durch die Tat bewiesen zu sehen, dass die Kunst sich mit Aristipps Amor besser behelfen könne als mit dem platonischen. aber was die realität betrifft möchten sie einander wohl wenig vorzuwerfen haben denn eine liebe ohne begierde eine liebe die vom bloßen anschauen lebt und der gegenliebe rein entbehren kann möchte doch wohl in dieser untermondlichen welt eben so gut ein Hirngespenst sein als die Liebe zu einem Urschönen, das weder in den Begriff noch in die Sinne fällt. Praxagoras, diesen Ausspruch, schöne Lais, erwartete ich billig von einem so hellen und richtigen Blick wie der deinige, und unfehlbar hängt auch Aristipp nicht so fest an seinem idealischen Amor, daß er uns nicht ehrlich gestehen sollte, daß mit solchen auf die Schneide einer mathematischen Linie getriebenen Abstraktionen weiter nichts gewonnen wird als die Gewissheit, daß es gar keine Liebe unter dem Monde gebe. Aristipp, der Vorwurf des Praxagoras würde mich treffen, wofern ich sagte, ich kenne einen Menschen, der ein schönes Weib oder auch nur eine schöne Bildsäule, einen schönen Wagen mit zwei milchweißen thrazischen Pferden oder irgendein schönes Ding in der Welt sein Leben lang vor sich sehen könnte, ohne jemals von der leisesten Begierde, es zu besitzen, angewandelt zu werden. Gewiss gibt es schwerlich einen solchen Sterblichen, aber darauf wird bei Unterscheidung der Liebe von der Begier keine Rücksicht genommen, denn da ist es bloß darum zu tun, jedem das Seinige zu geben, dem Eros, was der Liebe, dem Pothos, was der Begierde zukommt. Dass es etwas zwar nicht Unmögliches, aber gewiss sehr Seltenes unter den Sterblichen ist, jenen ohne diesen zu sehen, geb ich nicht nur zu, sondern find es der Natur sehr gemäß. Indessen ist doch ebenso wenig zu leugnen, dass es von jeher unter Blutsverwandten, unter Freunden, ja sogar unter Liebenden in der engeren Bedeutung des Worts an Beispielen reiner, uneigennütziger Liebe, selbst an solchen, wo der Freund dem Freunde, der Liebende dem Geliebten die größten Opfer ohne alle Rücksicht auf eigenen Vorteil oder Lohn zu bringen willig ist, nie gefehlt hat, noch künftig fehlen wird. Und wer so weit gehen wollte, das innerliche Vergnügen, das von dergleichen Gesinnungen und Handlungen unzertrennlich ist, für das geheime, eigennützige Triebrad derselben zu erklären, da es ihm doch ewig unmöglich wäre, sein Vorgeben nach der Schärfe zu beweisen, würde mit ungleich besserm Fug zu tadeln sein als Plato, wenn er die Begriffe des schönen, wahren, rechten und so fort durch Abscheidung von allem Fremdartigen zum höchsten Grade der Feinheit zu treiben sucht. Eufranor. Meine Kunstverwandten wussten bisher nur von einem eigentlichen großen Amor, der zyprischen Göttin Sohn, den sie gewöhnlich mit dem Bogen in der Hand und einem Köcher voll stark bekielter Pfeile auf dem Rücken bilden. Aber dafür stehen uns der kleinen amorinen seiner jüngern brüder so viele zu diensten als wir gelegenheitlich nöthig haben sollte nicht nach diesem beyspiel und einem wink den uns aristipp bereits gegeben zu folge zur erklärung aller der unzähligen abartungen widersprüche mit sich selbst verwandlungen thorheiten und losen streiche die man dem armen amor zur last legt das bequemste sein statt eines einzigen eros pandemos oder pothos der um sich zu gleicher zeit und an so vielen orten in so mancherlei gestalten zu zeigen ein größerer zauberer als der alte Proteus oder die Empuse unsrer Kinderwärterinnen sein müßte, so viele kleine Liebesgötter anzunehmen, als es verschiedene Arten und Abarten der Liebe gibt, so daß eigentlich jeder Mann seinen eigenen hätte und keiner von ihnen für die Narrheiten und Ausschweifungen eines andern verantwortlich gemacht werden dürfte. Neokles. Der Einfall scheint mir glücklich, nur möchte ich ohne Maßgabe vorschlagen, den Eros nie mit seinem Stiefbruder Pothos zu verwechseln, sondern ihm, da er doch nicht ohne Gegenliebe ausdauern kann, bloß seinen Zwillingsbruder Anteros zum Gespielen zu geben. Die ganze Brut der Amorinen aber nicht für Brüder des Pothos, sondern für seine Kinder zu erklären, die er mit den Nymphen Aphrosyne, Aselgeia und andern ihresgleichen, zum Teil auch mit der Bettlerin Penia, welche von besonders fruchtbarer Natur sein soll, in die Welt gesetzt haben könnte. Praxagoras, darf ich ohne der Freiheit und Willkürlichkeit eines symposischen Gesprächs zu nahe zu treten, meine Gedanken von dem unsrigen sagen, so dünkt mich, Plato habe uns unvermerkt mit seinem Hang zum Symbolisieren und Allegorisieren angesteckt. Und so sei es auch uns ergangen wie ihm, dass nämlich aus allen den schönen Sachen, die diesen Abend über die Liebe vorgebracht worden sind, zuletzt doch kein Resultat erfolgt und wir auseinandergehen werden, ohne die wahre Auflösung des Problems gefunden zu haben. Wie, wenn mir erlaubt würde, die Sache bei einem andern Ende anzufassen und, da wir doch alle wissen, dass die Liebe weder ein Gott noch ein Dämon, weder Uraniens noch Polymniens noch Peniens Sohn, sondern eine menschliche Leidenschaft und die physische Wirkung gewisser Triebe und Neigungen unserer aus Tier und Geist sonderbar genug zusammengesetzten Natur ist, zu sehen, was es aus diesem Gesichtspunkt für eine Bewandtnis mit ihr habe. Was von ihr auf Rechnung des sympathetischen Instinkts der beiden androgynischen Hälften zu setzen, was hingegen bloß aus dem unserer edlern Natur wesentlichen reinen Wohlgefallen am materiellen, geistigen und sittlichen Schönen zu erklären sei. Und endlich, welche von den Symptomen und Wirkungen, die ihr zugeschrieben werden, auf die verantwortung anderer selbstsüchtiger leidenschaften kommen die sich öfters zu ihr gesellen und wie z b der ehrgeiz oder die eifersucht nicht nur ihre eigene energie verstärken sondern sogar ihre natur dergestalt überwältigen daß sie aus der sanftesten geschmeidigsten und humansten die unbändigste und grausamste aller leidenschaften wird auf diesem wege deucht mich lais ihm lächelnd ins wort fallend würdest du uns lieber Praxagoras unfehlbar zu einer sehr gründlichen und vollständigen Philosophie der Liebe verhelfen, aber für ein kleines anspruchloses Symposion wie dieses möchte, wie du selbst siehest, eine solche Operation fast zu ernsthaft und methodisch scheinen, zumal da die Nacht schon weit vorgerückt ist. Gefällt es euch, so will ich unsere bisherige Unterhaltung mit einem milesischen Märchen schließen, welches ich unmittelbar aus der Quelle selbst, nämlich aus dem Mund einer der mährenreichsten Ammen in Milet geschöpft habe und woran ihr wenigstens die Kürze sehr preiswürdig finden werdet. Mich ließ die milesische Amme nicht so leicht davonkommen. Es war einmal ein König und eine Königin, ich weiß nicht in welchem Lande, weit von hier, die hatten eine Tochter Psyche genannt, von so übermenschlicher Schönheit, daß Aphrodite selbst eifersüchtig auf sie ward und um einer so gefährlichen Rivalin je eher je lieber los zu werden, ihrem Sohn befahl, ihr mit dem giftigsten seiner Pfeile irgend eine hoffnungslose Liebe in die Leber zu schießen, von welcher sie in kurzer Zeit zu einem so hagern, blassgrünen Gespenst abgezehrt würde, daß ihr die Eitelkeit, sich mit der Göttin der Schönheit vergleichen zu lassen, wohl vergehen müßte. Amor schickte sich an, seiner Mutter Befehl zu vollziehen, aber kaum hatte er einen Blick auf die schöne Psyche geworfen, die er im Garten ihres Vaters an einer murmelnden Quelle eingeschlummert fand, so verliebte er sich so heftig in sie, daß er von Stund an beschloß, sich auf ewig mit ihr zu verbinden. Weil er aber seine Leidenschaft vor seiner Mutter auf alle Weise zu verbergen suchen mußte, bewog er seinen Freund und Spielgesellen, den Zephyr, durch vieles Bitten, sich seiner anzunehmen und, nachdem ihm dieser beim Styx zugeschworen hatte, sich recht ehrbar aufzuführen, die schlafende Psyche sanft aufzuheben und auf einem gewissen Berg in einer menschenleeren Wildnis am Ende der Welt, wo niemand sie suchen würde, ebenso sanft wieder niederzulegen. Psyche, die, während dies mit ihr vorging, immer ruhig fortgeschlummert hatte, erwacht endlich und erstaunt nicht wenig, sich, ohne zu wissen, wie, an einem Ort zu finden, wo ihr alles, was sie sieht, neu und fremd ist. mitten in einem unermeßlichen lustgarten, der schon dem ersten anblick alle schönheiten der natur in der reitzendsten vereinigung darstellt, erblickt sie einen herrlichen palast, dessen offne pforten sie einladen hineinzugehen, wiewohl die tiefste stille, die um und in demselben herrscht, sie vermuthen läßt, daß er ohne Bewohner sey. Amor ist ein so großer Zauberer, daß es ihn nur einen wink gekostet hatte, diesen Palast aufzuführen und mit allem nur Ersinnlichen zu versehen, was zur Einrichtung und Ausschmückung einer ebenso bequemen als prachtvollen Wohnung gehört. Und da er in eigner Person, wiewohl unsichtbar, um seine junge Geliebte schwebte, vergaß er nicht, eine Art von Zauber auf sie zu legen, der die Schüchternheit vertrieb, von welcher sie natürlicherweise befangen sein mußte. Um ihr noch mehr Mut zu machen, rief ihr eine liebliche Stimme aus der Luft herunter zu: Sei getrost, schöne Psyche, dieser Palast und alles, was du siehest, ist dein. Du bist hier unumschränkte Gebieterin, unsichtbare Hände werden dich bedienen, deinen leisesten Wünschen zuvorzukommen suchen und jeden deiner Winke aufs Schleunigste vollziehen. Durch einen so schmeichelnden Zuruf beherzt gemacht, ging sie in den Palast hinein und geriet ganz außer sich vor Erstaunen und Freude, indem sie in den prächtigen Sälen und Zimmern umherirrte, in welchen alles von Silber und Gold und kostbaren Steinen dermaßen glänzte und funkelte, daß ihr die Augen davon übergingen. Unvermerkt befand sie sich in einem runden, auf Säulen von Jaspis ruhenden und mit großen Blumengewinden behangenen Saal, wo soeben in einer mit Elfenbein ausgelegten goldnen Kufe ein warmes Bad für sie zubereitet worden war. Sogleich wurde sie von schwanenweichen, unsichtbaren Händen ausgekleidet, ins Bad gehoben, mit köstlichen Wassern begossen, mit Rosenöl eingerieben, abgetrocknet, wieder angekleidet und aufgeschmückt, alles mit einer Leichtigkeit und Zierlichkeit, daß sie von den Grazien selbst bedient zu sein glaubte. Als sie aus dem Bade hervorging, öffnete sich ihr ein Speisezimmer, wo ein wahres Göttermahl auf sie wartete. Sie setzte sich und aß von den köstlich zubereiteten Speisen, die von den Unsichtbaren aufgesetzt und wieder abgetragen wurden, während die lieblichste Musik von gleich unsichtbaren Sängerinnen und Saitenspielern aufgeführt, ihr Gemüt wechselsweise bald in eine fröhliche, bald wollüstig schmachtende und unbekannte Freuden ahnende Stimmung setzte. Endlich, da die Nacht hereingebrochen war und ihre Augenlider zu sinken begannen, wurde sie von den Unsichtbaren in ein anderes Gemach geleitet, ausgekleidet und in das weichste und prallste aller Betten gelegt, wozu jemals Schwanen ihren Flaum und kolchische Lämmer ihre Wolle hergegeben. Sie war eben im Begriff einzuschlummern, als ein leises Getön die Furchtsame wieder aufschreckte. aber in eben demselben augenblick verlosch die lampe, die von der decke herab einen dämmernden schein über das schlafzimmer verbreitet hatte, und bald darauf blieb ihr keine möglichkeit zu zweifeln, daß ein unbekanntes wesen an ihrer seite lag und durch die zartesten liebkosungen ihr zugleich seine Zuneigung, wiewohl stillschweigend, zu entdecken und um ihre Gegengunst zu bitten schien. Wir wissen ungefähr alle, wie viel Bescheidenheit und Zurückhaltung sich unter solchen Umständen dem verwegensten aller Götter zutrauen läßt, und ob von der zitternden zwischen Grauen und Erwartung wie an einem Haare schwebenden Psyche etwas anders als ein leidendes Verhalten zu erwarten war. Als sie des folgenden Tages gegen die Mittagsstunde aus den angenehmen Träumen, die ihr Amor zur Gesellschaft zurückgelassen hatte, erwachte, fand sie sich wieder allein, in einem Labyrinth von Gedanken und Erinnerungen verloren, aus welchem sie sich nicht zu helfen wußte. Endlich stand sie auf, die Unsichtbaren stellten sich wieder ein, sie ins Bad zu führen, und alles, was die sorgfältigste Bedienung der Geliebten ihres Herrn erforderte, mit ihrer gewöhnlichen Zierlichkeit und Gewandtheit zu verrichten. Kurz, der Tag ging unter mancherlei abwechselnden Vergnügungen unvermerkt vorüber. Die Nacht, die ihm folgte, glich in allem der vorigen, und ebenso war es mit einer Reihe folgender Tage und Nächte. Die unsichtbaren Dienerinnen wußten den Unterhaltungen, die sie ihr verschafften, immer den Reiz der Neuheit zu geben. Der unsichtbare Liebhaber wurde immer verliebter, und Psyche gewöhnte sich unvermerkt an das Wunderbare ihres Zustandes zu gut, dass sie ihn mit keinem andern in der Welt vertauscht hätte. Und dennoch hatte sie kaum 10 Tage in diesem glücklichen Zustande zugebracht, als sie zu fühlen begann, es fehle ihr etwas, ohne welches sie nicht glücklich sein könne. Mit jedem Tage, mit jeder Stunde wurde dies Gefühl schmerzlicher. Es verbreitete Unruhe und Unbehaglichkeit über ihr ganzes Wesen. Die Unsichtbaren konnten ihr nichts mehr recht machen. Sie fand, die artigsten kleinen Feste, die man ihr gab, geschmacklos und langweilig, und es währte nicht lange, so verrieten übel verhaltene Seufzer ihrem Gemahl selbst, sogar in den süßesten Augenblicken der Zärtlichkeit, dass ihr etwas schwer auf dem Herzen liege. Er sah sich genötiget, sein bisheriges Schweigen zu unterbrechen, und da er sie einsmals ungewöhnlich kalt und zurückhaltend fand, sagte er zu ihr: »Liebste Psyche, du bist missmütig und fühlst dich unglücklich. Ich kenne die Ursache deiner Unzufriedenheit, denn ich lese in deiner Seele. Der Vorwitz zu wissen, wer ich bin, plagt dich. Aber wenn du wüßtest, in welche Verlegenheit du mich durch die unglückliche Wißbegierde setzest und welche Schmerzen du mir, welches Elend du dir selbst dadurch bereitest, du würdest sie mit Entsetzen und Abscheu aus deinem Gemüte verbannen. Wisse also von dem Augenblick an, da du erfährst, wer ich bin, hast du mich auf immer verloren, dein bisheriges Glück ist dahin und Jammer und Leiden ohne Maß sind dein Los, bis du dein unglückliches Dasein in Verzweiflung endigest. Glaube mir, liebe Psyche, und habe Mitleiden mit dir selbst, denn wenn du mein Geheimnis entdeckt hast, so steht es nicht in meiner Macht, wie groß sie auch ist, dich zu retten. Du kannst nicht zweifeln, dass ich dich liebe. Ich tue alles Mögliche, dich glücklich zu machen. Du würdest es sein, wenn du dir genügen ließest, mich und alles, was ich für dich tue, ruhig zu genießen, ohne mehr wissen zu wollen, als dir erlaubt ist. Und vielleicht ist dir noch ein viel herrlicheres Los in der Zukunft aufbehalten, wenn du die Probe, worauf ich deine Mäßigung zu setzen genötigt bin, weislich bestehest. Also nochmals, Geliebte, verbanne den Vorwitz, mich genauer zu kennen, beruhige dich im Genuss meiner Liebe und erspare mir den endlosen Schmerz, dich elend zu sehen und dir nicht helfen zu können. So sprach Amor mit einem leisen, traurigen Vorgefühl, dass sein Zureden fruchtlos sein würde. Die geschreckte Psyche fuhr ihm in die Arme und gelobte ihm heilig, seiner Warnung immer eingedenk zu sein. Aber kaum sah sie sich wieder allein, so kehrte das unruhige Verlangen, sich durch ihre Augen nach der Beschaffenheit ihres Gemahls zu erkundigen, mit dreifacher Stärke in ihren Busen zurück. Sie hatte sich ihn bisher unter einer liebenswürdigen Gestalt vorgebildet. Jetzt regten seine eigenen Worte und die schrecklichen Drohungen, womit er sein Verbot begleitet hatte, 1000 Zweifel in ihrer Seele auf, und es war ihr unmöglich, den Gedanken loszuwerden, dass er vielleicht in seiner wahren Gestalt ein hässlicher Zauberer oder sonst ein geschaffener Unhold sei, der sie durch seine Unsichtbarkeit um ihre Liebe betrüge. Kurz, die Unglückliche fasste den Entschluss, die Qualen dieser Ungewissheit nicht länger zu ertragen, sondern noch in dieser Nacht zu erfahren, wer der Unsichtbare sei, dem sie bisher die Vorrechte und die Zuneigung, die einem Gemahl gebühren, so unbesonnen zugestanden, und sie hielt sich selbst Wort. Um ihn desto sicherer zu machen, erwiderte sie in der nächsten Nacht seine Liebkosungen mit heuchlerischer Innigkeit, aber kaum merkte sie, dass er eingeschlafen war, so stand sie von seiner Seite auf, schlich sich mit bloßen Füßen in ein Vorzimmer, wo sie wusste, dass eine brennende Lampe stand, kam mit der Lampe in der Hand zurück, näherte sich dem bette und erblickte den schlafenden liebesgott in seiner ganzen ewig jugendlichen schönheit. Mitten in ihrer entzückung bei diesem unverhofften anblick überfällt sie die angst, daß er erwachen möchte. Ihre Hand zittert, die Lampe schwankt, ein Tropfen heißes Öl fällt auf Amors schöne Brust, er erwacht, wirft einen schmerzlich zürnenden Blick auf Psyche und fliegt davon. Und hiermit, lieben Freunde, ist mein Märchen zu Ende. Der milesischen Amme ihres fing hier erst recht an, aber was weiter folgt, gehört nicht zu meinem Zweck, und die Lehre aus meinem Märchen zu ziehen, überlasse ich einem jeden selbst. Mit diesen Worten erhob sie sich von ihren Polstern, und die ganze Gesellschaft stand auf, sagte ihr viel Schönes über ihr milesisches Märchen und wünschte ihr gute Nacht. Als die übrigen alle sich entfernten, blieb ich noch allein bei ihr zurück, um sie auf ihr Zimmer zu begleiten. Wir waren kaum angelangt, so wandte sie sich mit einer unbeschreiblich reizenden Miene gegen mich und sagte in einem leise spottenden Tone: »Du glaubst also im Ernst, dass Liebe ohne Begierde möglich ist?« Da ich sie sogleich erriet, was ich ohne Anspruch an eine große Scharfsinnigkeit oder Divinationsgabe gesagt haben will, so antwortete ich bescheiden, aber zuversichtlich: »Allerdings, und desto gewisser, je schöner der Gegenstand ist.« »Lais, auch dann, wenn er unmittelbar vor uns steht.« »Ich, auch dann.« »Lais, auch wenn Zeit und Ort und alle übrigen Umstände sich vereinigen, den schlummernden Pothos zu wecken.« »Ich, allerdings.« »Lais, schalkhaft lächelnd, wir reden, denk ich, im Ernst, Aristipp? Der arme Pothos könnte freilich auch aus Erschöpfung schlummern.« »Ich, es versteht sich, dass dies nicht der Fall sein darf.« Lais schwieg und fing an, eine Nadel, womit ein Teil ihres in kleine Zöpfe geflochtenen Haars zusammengesteckt war, herauszuziehen, die Perlenschnur um ihren Hals abzunehmen und sich so sorglos unbefangen, als ob sie allein wäre, der Binde, die ihren Busen fesselte, zu entledigen, kehrte sich dann wieder zu mir und sagte: »Ich glaube wirklich, Sokrates hätte die Probe unfehlbar ausgehalten. Meinst du nicht?« »O Lais, Lais«, rief ich in einer unfreiwilligen Bewegung aus, »welch ein himmlischer Anblick würde dieser Busen einem einzigen Auserkornen sein, wenn er die mütterliche Ruhestatt eines kleinen menschlichen Amorino wäre.« »Grillenhafter Mensch«, sagte sie, indem sie mir einen leichten Schlag auf die Schulter gab. »Aber es ist Zeit zum Schlafengehen. Gute Nacht, Aristipp.« Und mit diesem Wort entschlüpfte sie in ihr schlafgemach und zog die thür sanft hinter sich nach. Ob sie auch den Riegel vorschob, weiß ich nicht, denn gleich darauf hörte ich etliche von ihren Mädchen, die zu ihr hereinkamen, und begab mich weg. Unzufrieden mit mir selbst, daß es mir gleichwohl einige Anstrengung kostete, mich von dieser allzu liebenswürdigen Sirene zu entfernen. 33